Ja, hallo und herzlich willkommen zum 61. Themenpodcast. Heute zum 75. Conan-Band, der erst vor kurzem hier in Deutschland erschien. Und wir wollen heute einmal besprechen, worum es denn in diesem Band geht, wie er aufgemacht ist, wie die Übersetzung von EMA ist und alles, was ihr sonst noch über diesen neuen Band von EMA wissen müsst. Und mit dabei ist heute auch Marcel. Seid gegrüßt. Dann ist mit dabei Olli. Guten Tag. Unser Stargast Kevin. Hallöchen. Und zu guter Letzt ist auch noch Lea als Gast heute mit dabei. Hallo. Ja, gut, da würde ich sagen, fangen wir mal an, den Band zu besprechen und schauen ihn uns da natürlich erstmal von außen an. Da ist ja wie immer Conan zu sehen, diesmal in einer sehr nachdenklichen Pose. Und im Hintergrund ist etwas sehr Mysteriöses zu sehen, von dem ich auch gar nicht so genau weiß, was es überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob ihr da genauere Informationen drüber habt, was das sein könnte. Also, ich würde vermuten, dass es eine Zentrifuge aus einem Biologielabor oder so ist, womit man DNA irgendwie bestimmen kann oder so. Ja, mein erster Gedanke ging auch Richtung DNA, weil es ja in diesem Fall eine besondere Rolle spielt, oder DNS, wie es ja von EMA übersetzt wurde, was ja auch eigentlich richtig ist. Ja, ist auch richtig, ne, eigentlich. Und auf jeden Fall hat es damit zu tun und auf dem japanischen Band ist es ja ähnlich abgebildet, also gibt es nicht viele Unterschiede. Ja, ich finde das japanische Cover allerdings einen Tick schöner, weil es auch ein bisschen mit dem Licht spielt. Mysteriöser mit dem Licht, ne? Ja, und im Deutschen ist es so ein bisschen, ein bisschen metallener und ja, das sieht nicht ganz so schön aus, muss ich sagen. Und auch die Handschuhe da, oder der Handschuh, der zu sehen ist, ist grün und nicht blau. Ich finde blau. Ich dachte, als ich den Handschuh gesehen habe, das Cover würde im Dunkeln leuchten. Weil es so grünlich-blau ist. Das wäre mal eine Innovation, ja. Aber irgendwie leider doch nicht. Was man noch sagen muss, beim japanischen Band ist es ja so, dass der Conan-Schriftzug oben in blau gehalten ist und demnach auch der Handschuh dort blau ist und auch das ganze Cover so ein bisschen blau angehaucht ist oder eben orange. Und bei Conan ist es so, das ist ja rot geworden. Rot hatten wir übrigens zuletzt bei Band 70, also auch noch gar nicht so lange her. Und dann, passen die ganzen Farben auch nicht so zueinander. Das wirkt irgendwie ein bisschen so, als hätte man da ein bisschen mit den Farben gemischt, so einen Farbeimer umgeworfen. Oder ja, das ist eigenartig, ja. Auch im japanischen Cover, der orangene Endpunkt, muss man so sagen eigentlich, spiegelt ja auch mit den Farben im Cover wieder, ne? Ja, also, genau. Ist halt, in Deutschland, in Band 74 hat es gut geklappt, mit dem Orange. Ja, das war es auch wie in Japan, auch und mit dem T-Shirt und so. Aber 75 totaler, Brei. Also, an sich ist das Cover aber gar nicht mal schlecht, muss man sagen. Also, Conan ist drauf, wieder größer als im japanischen Original. Dann das neue EMA-Logo, das ist ja auch das erste Mal bei einem Conan-Band da drauf, beziehungsweise das natürlich erste Mal bei einem normalen, regulären Conan-Band, bei der Special Black Edition war es da schon drauf und auch beim vierten Kaito Kid Manga. Und ich muss sagen, dass es auch ziemlich gut gemacht ist. Es passt auf dem Buchrücken, passt das ziemlich gut zum Gosho Aoyama-Schriftzug, also weiß in schwarz und weiß und finde ich sehr schön. Ich find's auch schön überhaupt, dass die Farben vom EMA-Schriftzug immer ein bisschen variieren. Also, dass es zum Beispiel mal weiß ist, schwarz und dass es verschiedene Farben annimmt, blau. Und also ich habe da mal neulich nachgeguckt in der Buchhandlung. Da gab's verschiedene EMA-Bände, die alle verschiedene Schriftzüge haben in verschiedenen Farben. Und sieht gut aus, das finde ich schön, dass man da ein bisschen variiert und das auch entsprechend anpassen kann. Nicht, dass es dann irgendwie, dass man es gar nicht lesen kann, so in dem Sinne. Buch irgendwie gehabt und diesmal ist jetzt auch geht die Geschichte oben weiter mit Conan, die ist ja immer sehr bekannt. Da ist ja letztes Mal die Klappe im Boden umgeklappt und jetzt liegt die Brille eben unten und man ist natürlich gespannt, wo jetzt Conan ist. Das wird dann allerdings in den kommenden Bänden noch aufgeklärt, soweit ich das weiß. Ja, noch jetzt, dass oben wohl eine Klappe aufgeht, ne? Nee, das ist ja, ist das nicht die Klappe, wo die Brille runtergefallen ist? Wo die Brille runtergefallen ist, oder? Das ist, wird die wahrscheinlich oben sein, oder? Oberhalb. Ja. Also die Brille liegt ja auf der unteren Platte. Ja, die Brille ist oben. Ja vom letzten Mal bis jetzt runtergefallen. Sie ist ja schon runtergefallen und dann geht die Klappe jetzt oben wieder zu. Ach so. Sie ist praktisch aus der Decke gefallen. Ah ja. Das ist so praktisch eine andere Ansicht. Auf der Rückseite sehen wir Naeko Miike im Schlüsselloch. Das finde ich schön, dass sie diesmal dabei ist, obwohl man natürlich auch einen anderen Charakter hätte wählen können. Aber das kommt dann ja noch. Und auch ansonsten ist der Text hinten als Einleitung, finde ich, ziemlich gut gemacht. Erstmal länger als sonst. Ich kritisiere es immer ein bisschen, wenn er ein bisschen kürzer ist. Ich finde, man kann da auch ein bisschen drauf hinweisen. Ich muss aber allerdings sagen, dass da ein bisschen viel gespoilert wird, finde ich. Also es wird schon ziemlich viel verraten. Dass war eben, für mich auch schon zu viel, ja. Also dass da, ja, da werden schon die Fälle praktisch aufgeklärt dargestellt. Ist natürlich klar, dass die Fälle gelöst werden, aber man soll natürlich trotzdem nicht darauf direkt verweisen, dass die Fälle hier in diesem Band geklärt werden. Und das hat natürlich auch gar keinen Reiz mehr, diesen Band zu kaufen eigentlich. Was allerdings schön ist, ist auch, dass Amuro direkt dort erwähnt wird, dass der neue Detektiv, der auf den Plan tritt, das finde ich gut gemacht, dass er direkt auf der Rückseite erwähnt wird. Ich weiß gar nicht, wie es bei Sera damals war. Ich glaube, das war ähnlich, wenn ich mich nicht täusche. Müsste ich nachsehen, weiß ich gerade gar nicht. Ja, also ich habe den Band hier. Conan hat einen neuen Rivalen, steht hinten drauf. Ah. Und also sie wurde indirekt erwähnt, kann man so sagen. Aber handelt es sich dabei um einen Freund oder einen Feind? Also auch wieder eine mysteriöse Anspielung damals, hier in diesem Fall nicht, aber neuer Detektiv ist natürlich auch spannend und man dürfte gespannt sein, wann er auftritt vor allem, wie er auftritt und was es mit ihm auf sich hat natürlich. Das ist ja auch noch nicht geklärt aus dem Hinweistext hinten und ja, demnach ist es auf jeden Fall interessant, mal auch in den Band reinzuschauen, würde ich sagen. Ja, das machen wir mal, oder? Ja, genau, das machen wir auch direkt und da sehen wir ja mal wie immer Aoyama, dem irgendwas auf den Rücken gekritzelt wurde mit einer Sprühdose, wie es scheint. Natürlich auch direkt angelehnt an den einen Fall hier. Könnte das und eventuell Stirb heißen? Genau, das ist der Schriftzeichen. Ehrlich? Jo. Ja. Toll, danke. Genau, und dann einen sehr interessanten Hinweistext, wie immer von Aoyama selbst. Finde ich immer lustig, das zu lesen am Anfang, sage ich ja auch immer wieder. Ist mal schön von Aoyama selber was zu lesen. Gibt ja sonst nicht so viele Informationen, die er preisgibt. Auch in Interviews nicht, die werden ja eigentlich relativ selten geführt, hat man das Gefühl. Ja, aber genau. Ich fand hier ein bisschen komisch, dass ihm sein Redakteur verbietet, da kleine Bildchen zu malen für seine Blu-ray-Rücken. Also nein, nee, er verbietet es nämlich, er sagt ja nur, hey, lass es lieber, du hast sowieso schon genug zu tun und bla bla und hör doch auf mit dem Quatsch und also, naja, er verbietet es nämlich, aber naja, er soll ja arbeiten hier. Das Arbeitstier, naja. Und auf der kommenden Seite sehen wir dann eben wieder Conan und Shinichi mit ihren zwei Pappbechern, die wir schon aus Band 65 kennen, also es ist schon, oder 66, ist schon 66, eine Ewigkeit her, ja. Mit Chiratori und der ersten Liebe damals, also diesmal geht es natürlich wieder um eine erste Liebe, auch in diesem Band, aber man hätte sich auch ein bisschen was einfallen lassen können oder zumindest mal das japanische Original übernehmen können. Ja, mach du mal, erwähnen mal, was in Japan kommt. Ja, man hätte auch das japanische Original von Band 1 übernehmen können, ich wäre froh gewesen. Im japanischen Original sind diesmal Conan und Shinichi zu sehen. Shinichi steht über Conan mit einem Regenschirm, es regnet und die beiden suchen dort nach Spuren, was natürlich auf den letzten Fall in diesem Band anspielt, auf den wir ja nachher noch zu sprechen kommen. Sonst die ganzen Credits oder was auch immer dort, wie man das dort vorne nennt, sind natürlich gleich geblieben. Allerdings fehlt die Korrektur, die letztes Mal in Band 74 dabei war. Die wurde rausgeschmissen. Genauso wie Nadine Steinkreisel, die ist ja auch nicht mehr dabei. Und von daher, also ist alles beim Alten geblieben. Und ja, das gleiche Team hat wieder den Manga zu uns gebracht. Auch mit Josef Scharnel und Matthias Wissnett übersetzt. Genau. In alter Qualität mit altbekannten Rechtschreibfehlern, wie man ja leider sagen muss. Ja, auch darauf kommt aber auch mit altbekannter Liebe, ne? Ja, na klar, die ist natürlich auch wieder mit dabei. Und wurde auch geändert, also steht nicht mehr Egmont Manga und Anime, sondern Egmont Manga hat den Band herausgebracht. Toll. Ja, und dann sehen wir wieder, wie immer, die Einleitung, was bisher geschah. Die ist auch identisch mit der aus dem letzten Band. Keine Veränderung. Inhalt ist auch dort wieder abgedruckt. Und dann geht's auch schon los mit dem ersten Fall, das Geständnis der Ehefrau, was den Anfang des Abschlusses des Baumkuchenfalls darstellt. Und da wird uns jetzt Marcel mal ein bisschen was drüber erzählen. Genau, ja, der Anfang des Abschlusses bezieht sich ja auf den Fall, der im letzten Band schon angefangen hat, der Baumkuchenfall oder der Fall um diese optische Illusionen. Da kam ja Heiji nach Tokio. Die hatten ja erst diesen Restaurantfall und dann haben sie jetzt diesen Baumkuchenfall bekommen, wo sie innerhalb der Familie Wakamatsu einen Serienmord aufklären müssen. Zuerst ist ja da der etwas gut beleibte Sohn gestorben, als er einen Baumkuchen probiert hat. Und jetzt im ersten Kapitel, im neuen Band hier, ist gleich schon Frau Wakamatsu auch gestorben. Und zwar hatte sie sich eingeschlossen in ihrem Büro und ist dort an Gift gestorben. Das heißt, man hat hier einen Mord in einem verschlossenen Raum. Und danach gibt es verschiedene Hinweise auf die vier anderen Mitglieder des Haushalts. Da sind ja zum einen die Sekretärin, dann noch das Hausmädchen, dann noch ein Mitglied aus einer Firma und der Chefdesigner, also noch ein Mitglied aus der Firma. Und die haben jeweils verschiedene Gegenstände in ihrem Büro hinterlassen, mit dem sie den Mord verübt haben könnten. Also insofern, dass sie zum Beispiel Gift daran gemacht haben und dann Frau Wakamatsu, indem sie die Gegenstände berührt hat, gestorben ist dadurch. Allerdings ist jetzt natürlich die Frage, wer von denen der Täter ist und ob der Täter gleichzeitig auch für den Mord an dem Sohn verantwortlich ist oder ob es ein ganz anderes Motiv ist. Und ja, die Polizei geht natürlich erstmal von Selbstmord aus, aber Conan lenkt dann natürlich wieder alle auf die richtigen Fährte. Ja, was mir hier sehr gut gefallen hat, war, dass der Fall sehr komplex ist und die Tricks auch an sich einfach sind, aber also sie sind einfach zu verstehen, aber doch ganz gut gemacht, weil man hat hier das Gift, das auf die Türklinke erst geträufelt wurde, und dann die Frage, warum der Sohn nach dem einen Baumkuchenstück gegriffen hat und nicht nach dem anderen. Und bei der Übersetzung ist zum Beispiel auch ganz gut gelöst, dass man hier übersetzt hat, wo war das an der einen Stelle? Da wurde gesagt, man wollte der Person die Schuld in die Schuhe schieben. Das fand ich sehr gut übersetzt, weil da war das Gift auf den Pantoffeln. Und da hat man eine ganz gute Redewendung gefunden. Oh Mann. Ja, der Herr Schade, okay. Ja, der hat durchaus hier ein paar gute Momente gehabt. Aber es sind leider auch ein paar Rechtschreibfehler drin, fand ja. Ich. Ich habe zwei gefunden. Ja, da finde ich, hätte man nochmal drüber gucken können. Oder ist manchmal ein bisschen unglücklich. Manchmal fehlt auch nur ein Bindestrich, wenn eine Zeile irgendwie getrennt ist, wo ein Wort über zwei Zeilen einfach geht. Naja. Ja, aber ansonsten ist es ein super Fall. Kasua versucht ja dann auch nochmal Heiji ihre Liebe zu gestehen. Das wird ja dann am Fluss gezeigt. Ich spoiler mal nichts. Und ja, für mich war es das Highlight aus dem Band und ich gebe seit langem mal wieder knappe 5 Sterne hierfür. Oder Heiji-Mützen. Ja, also ich fand den Fall auch sehr gut. War natürlich schade, dass er wieder in 2 Bänden abgedruckt ist, was ja meistens häufiger der Fall ist. Und ansonsten war der Fall gut. Man, wie du schon sagtest, wurde mit einfachen Tricks, wurde der Trick aufgebaut. Und ja, von daher könnte ich auch durchaus 5 von 5 geben. Würde ich auch machen. Also ein Heiji-Fall, der wirklich gut ist, mit Kasua dann noch und dem, ja, was du ja schon nicht verraten wolltest, was ich auch nicht verraten will, mit dem Ende des Falls. Und ja, also es wird viel spekuliert in diesem Fall. Dann stirbt auf einmal die Frau ganz unerwartet und dann, ja, ist alles wieder offen. Dann tauchen noch die beiden Polizisten aus Nagano auf, oder die 3 ja jetzt mittlerweile. Das fand ich auch ein gutes Highlight in diesem Fall, was ja noch im letzten Band war. In diesem Band tauchen sie ja nicht mehr auf. Und deswegen würde ich auch durchaus zu 5 Baumkuchen als Wertung greifen und die dann auch direkt im Anschluss essen wollen. Ja, also beim Essen bin ich dabei, aber bei der Bewertung nicht ganz. Für 5 reicht es nämlich nicht. Ich gehe mit dem Fall 4. Er war sehr durchdacht, er war mit Enttäuschungen, war genial ausgelegt, mit Heiji war er. Aber die 5, naja, der Abstand war so groß. Ich hatte ehrlich gesagt, als ich den Band aufgemacht hatte, gar keine wirkliche Lust mehr auf den Fall. Ich wollte einfach weiter. Ja, deswegen reicht es nur für 4 bei mir. Das ging mir auch so. Also ich muss sagen, der letzte Band ist ja schon ziemlich lange her. Das war ja November. Und demnach wusste ich gar nicht mehr so genau, worum es wirklich ging. Und ich wusste gar nicht mehr, wer der Täter war. Ich wusste eigentlich nichts mehr. Aber ich bin ziemlich gut reingekommen, fand ich. Dadurch, dass am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen was erklärt wurde. Sehr viel, ja. Ja, ihr habt ja soweit schon relativ alles gesagt. Also ich erinnere mich jetzt gerade nochmal zurück an den letzten Cast zu Band 74. Da haben wir den Fall ja auch schon angefangen zu besprechen, den Anfang. Und ich weiß, ich habe damals noch, genau wie Philipp, 5 von 5, damals Crazy Diamonds gegeben. Und ich behalte die Bewertung hier halt auch bei. Sehr schön. Ja, weil der Fall jetzt wirklich gut abgeschlossen wurde und ja, ihr habt eigentlich schon alles gesagt, man konnte dem Fall gut folgen, er war gut durchdacht, das Ende ist auch gut Ja, also dem ist nichts hinzuzufügen. Er ist sehr empfehlenswert zu lesen. Ich würde auch 5 von 5 Punkten geben, weil, ja, das habt ihr eigentlich alles schon gesagt, aber es war halt spannend noch, weil man auch auf eine falsche Fährte gelockt wurde teilweise. Und vor allem das Ende fand ich super. Ich verrate es aber auch nicht, natürlich. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem nächsten Fall weiter. Kogoro ist ein netter Kerl und da wird uns jetzt Kevin ein bisschen was drüber erzählen. Genau, so sagt man jedenfalls. Kogoro soll ein netter Kerl sein. Was damit auf sich hat, also Ran läuft mit Conan und Sonoko, gerade von der Schule heim, und mit Sera, nicht zu vergessen. Und dabei bekommt sie eine SMS von Kogoro, dass sie heute Abend lange wegbleiben wird. Ja, Ran freut das natürlich nicht so. Sie vermutet ja schon, er wird trinken gehen, er wird ein paar Frauen anmachen, wahrscheinlich auch. Und dann kommt aber eine ältere Dame auf den Weg, hört ihr Gespräch und wendet ein, dass Kogoro ein sehr netter Kerl ist. Nämlich hilft er immer kostenlos bei kleineren Dingen. Ja, jetzt sind die natürlich gespannt, ob Kogoro abends wirklich heimlich sich davon stiehlt, um zu helfen. Und das ohne Geld, naja, hört sich komisch an. Und so, genauso komisch geht es auch weiter, denn sie werden von der alten Frau mit nach Hause eingeladen und treffen dort alles andere als Kogoro Mori an, nämlich eine Art Doppelgänger von Mori. Und ja, dieser wird sogleich in einen Mordfall verstrickt, wie es so sein muss. Und wie es jetzt so scheint, muss dieser neue Kogoro Mori diesen Fall lösen, obwohl er gar nicht der echte ist. Später kommt noch die Polizei hinzu. Das Geheimnis wird aber weiterhin noch gewahrt. Und ob Conan es schafft, dem falschen Kogoro alle Spuren und ja, Falldetails aufzugeben, damit dieser den Fall letzten Endes korrekt lösen kann, das erfahrt ihr dann, wenn ihr den Band selber lest. Ja, ich persönlich fand den Fall hervorragend. Also ich war begeistert von der Idee, dass ein falscher Mori kommt und einem falschen Mori geholfen wird. Und ja, wie soll ich sagen? Also ich war einfach überrascht, ich war perplex und ich war sehr gespannt, wie es weitergeht. Der Fall erstreckt sich über ganze 3 Kapitel und die 3 Kapitel habe ich wirklich genossen und ich gebe 4,5 Mori-Schnauzbärte. Bei mir reicht es nur für 3 von 5 Punkten, weil, ja, das irgendwie nicht so ein super Fall wie jetzt mit der Organisation oder so zum Beispiel. Das ist einfach nur so für zwischendurch mal, würde ich sagen. Weil es passiert ja eigentlich nichts Wichtiges, also was mit der ganzen Story zu tun hat, sag ich mal. Aber so die Idee ist eigentlich schon ganz witzig, dass es einen Doppelgänger von Kogoro gibt, also der sich so ausgibt dann als ihn. Also ich muss auch sagen, also die Idee an sich ist nicht schlecht gemacht. Ich weiß noch ganz genau, als wir es damals besprochen hatten, als der Fall in Japan frisch rausgekommen ist, als er noch nicht abgeschlossen war, da hatte ich mit Marcel spekuliert, was man alles aus dem Fall machen könnte. Und uns ist eine Vielzahl eingefallen. Allerdings ist es nicht zu diesem Fall geworden, wie wir es dachten, und der ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Es war auch schön, hier mal einen falschen Kogoro zu sehen. Es gab ja schon mal einen Fall mit einem falschen Kogoro. Richtig, ja. Jetzt, der wurde aber ermordet, ja, ne? Ja, genau, der wurde ermordet mit Yamamura. Der war, glaube ich, sein erster Fall damals. Und ja, war auf jeden Fall schön, mal einen neuen Kogoro hier zu sehen, auch mit Sato und Takagi. Mhm. Wobei man, ich finde, man hätte Megure auch noch einbauen können. Das wäre dann noch ein spezielles Stimmt, Highlight gewesen, ja. Dass er dann Megure und Kogoro und der falsche Kogoro, das wäre natürlich noch so ein extra Highlight gewesen an sich. Ja, das ist und, richtig, ja. Ja, ansonsten ist es nicht zu dem geworden, was ich dachte. Obwohl der Fall an sich sehr schön ist. Aber, also der Trick ist ziemlich gut durchdacht, man kommt da nicht drauf. Also sage ich jetzt einfach mal so, also war ziemlich, ziemlich gut. Ja, ansonsten das Setting mit Kogoro und so weiter. Naja, da hätte man mehr draus machen können und ich würde sagen, es ist auch mehr so, genau wie Lea würde ich sagen, es ist mehr so ein Fall für zwischendurch. Und ich gebe auch nicht mehr als 3 von 5 falsche Kogoro-Schnauzbärte. ja, was man noch sagen muss, Sera war ja am Anfang dabei. Ich finde es schade, dass sie nicht mit im Fall dabei bleibt, sondern dann irgendwie weggeht. Das fand ich auch. Aber sie enttäuscht mich ja immer mehr, das habe ich ja schon erwähnt, ja, also Sera ist so ein Fall für sich. Mann. Und ja, man hätte aus dem Fall mehr machen können, also deutlich mehr. Dann man hätte da locker 5 Kogoro-Schnauzbärte rausholen können, wenn man ein bisschen was verändert hätte, wenn man vielleicht noch den richtigen Kogoro hätte auftauchen lassen und es dann so eine Gegenüberstellung gegeben hätte und ja, vielleicht mit dem schlafenden Kogoro, mit dem falschen, richtigen, falschen schlafenden Kogoro irgendwas oder ich weiß nicht, man hätte da. Also, naja, ich will nicht Aoyamas Assistent werden, aber es gibt da zig Möglichkeiten, wie man den Fall hätte besser gestalten können. Und ich halte mich mal zurück und überlasse das Feld mal Olli und Marcel. Ja. Ja, wir hatten das ja schon mal besprochen, nicht Philipp? Also ich stimme dir da auch zu und denke auch, dass man hier wesentlich mehr hätte rausholen können. Aber was mir immerhin noch weiterhin sehr gut gefällt, ist diese Comedy-Route hier, die der Fall genommen hat. Also, dass dieser falsche Kogoro da auf einmal vor der Tür steht und alle versuchen, seine Identität geheim zu halten vor der alten Frau und auch die Polizei vor ihr und dann auch vor den Verdächtigen, weil ja dann dieser Mord kommt. Aber, ja, der Fall an sich ist an sich nicht besonders spektakulär. Dadurch, ja, nimmt es ein bisschen an Spannung ab und so. Am Ende ist nochmal ein netter Moment. Aber ja, mehr als Durchschnitt, denke ich, war der Fall. Nee, was auch noch gut auffällt, also was noch gut ist in diesem Fall, ist zum Beispiel auch, dass im Fernsehen dann eben die Tokyo Spirits gezeigt werden, dass Yoko Okino dort mal kurz zu sehen ist und sowas. Das sind noch so gewisse Highlights und mit dem Comedy stimme ich hier auf jeden Fall auch zu. Also sehr gut gemacht, ja, bisschen lustiger als sonst. Stimmt schon, ja. Ja, stimmt. Ich sehe auch gerade wieder Hideo, ja genau, der ist im Fernsehen zu sehen. Und der Yaiba bringt ja Gosho. Stimmt, der war auch noch zu sehen, ja. Ja, bringt ja mal gern andere Serien von sich selbst ein. Ja, und sich. Durchschnitt. Aber ich gehe mal doch auf 3+, also gute 3. Ja, also. Also 3,5 oder? Ja, ich war bei. 3+? Vorhin war ich bei 5-, bin ich diesmal 3+. Ja, ich runde hier mal ab und ja, schließe mich sozusagen der Mehrheit an, indem ich sage, es ist ein, ja, so ein Durchschnittsfall mit 3 von 5 Kokoro-Schnauzbärten. Ja, wie gesagt, es ist ein Durchschnittsfall mit 3 Verdächtigen. Was halt ein bisschen mehr interessant ist, ist halt diese Hintergrundgeschichte um den falschen Kokoro und dass keiner halt eben rausfinden, also dass niemand rausfinden soll, dass er nicht der Richtige ist und das ist vielleicht noch so ein bisschen spannend, ob das dann halt gelingt und wer überhaupt dieser falsche Kokoro ist ja auch so ein Thema da, warum er das überhaupt macht und so. Aber ja, wie gesagt, das sind so ein paar interessante Aspekte, aber vom Fall her, wie gesagt, ist es ein reiner Durchschnittsfall. Es fällt ja auch auf, dass es überhaupt gar nichts mit der eigentlichen Haupthandlung zu tun hat, wie Lea ja schon sagte. Vorher war ja alles, ging es ja rund um Sera, seit Band 73, Band 74 auch noch, Band 75 jetzt mit dem, seit dem Baumkuchenfall und jetzt auch mit dem Kokoro-Fall, passiert hier eigentlich gar nichts mehr. Sera war kurz am Anfang zu sehen, ist jetzt nicht weiter aufgetaucht und es geht eigentlich wieder ein bisschen bergab, kann man vermuten. Und auch im kommenden Fall ist eigentlich nichts, was so wirklich mit der Organisation oder mit dem FBI oder irgendwie damit zu tun hat. Ja, und da wird uns jetzt Olli ein bisschen was drüber erzählen. Und da geht's ja um Inspektor Chibas Jugendliebe. Ja, genau, also insofern doch ein storyrelevanter Fall im Nebenbereich, sagen wir mal. Also es geht halt darum, ist halt wieder ein Detective Boys Fall. Die Detective Boys kommen mit Professor Agasa gerade aus dem Kino, haben sich einen Film angesehen und finden dann halt auf dem Parkplatz noch ein anderes Auto, wo ganz viele Figuren drinne stehen. Das Auto weist Einbruchspuren auf. Und als Conan sich den Wagen dann genauer ansieht, findet er auf der Windschutzscheibe halt einen japanischen Schriftzug, den man jetzt so nicht lesen kann, wenn man kein Japanisch kann. Später kommt halt aber heraus, dass dort Stirb steht. Also was eher nicht so nett ist. Und dann kommt halt noch heraus, dass der Wageninspektor Chiba oder dem Freund von ihm gehört. Und ja, da wird dann natürlich gleich die Polizei mit involviert. Und ja, die erzählen dann halt, dann diesmal werden die Ermittlungen durch Yumi und durch die neue Kollegin, also Naeko Miike, die kennen wir ja schon aus einem anderen Fall, die beiden leiten halt diesmal die Ermittlungen und es kommt halt raus, dass es auch noch andere Autos gab, die halt diesen Vandalismus zum Opfer gefallen sind mit dem Stirb auf der Windschutzscheibe. Und ja, während den Ermittlungen kommt es dann zu einem weiteren Unfall, wo wir dann in einer Tiefgarage halt die drei Verdächtige finden und es dann halt darum geht, den Fall dann sozusagen aufzuklären, wer dieser Autovandalismus-Täter ist. Und ja, die kleine Nebenstory geht halt darum, dann noch weiter, dass die Detective Boys halt erkannt haben, dass Naeko Miike das Mädchen ist, mit dem sie sich früher befasst haben, halt aus dem einen Fall mit der Videonachricht. Da haben sie sie ja gesehen und Chiba hat sie halt noch nicht erkannt und die Detective Boys wollen jetzt natürlich die beiden zusammenbringen, dass die beiden halt auch ein Paar werden. Ja, also an und für sich ein sehr interessanter Fall. Auch wie gesagt, dass die Story weitergeht mit der Polizisten-Love-Story. Und ja, ich fand den Fall gut. Also ich fand ihn, sag ich mal, besser als den mit dem falschen Kokoron. Und von daher gehe ich in meiner Bewertung hier auch höher als der Durchschnittsfall. Auch weil die Story wieder so ein bisschen, also die Nebenstory wieder so ein bisschen weitergeht. Und gebe mal 4 von 5. Ja, wen, was geben wir denn da mal? Spraydosen, ja. Autos. oder Naeko Miike Mützen. Oh ja, auch sehr schön. Ja, ich möchte vielleicht mal vorweggreifen, nämlich, weil der Fall so toll war, also, ich fand es richtig, ja, ich fange mal so an, als am Anfang die Detective Boys auf den Plan geraten, ja, also, ich war erstmal ernüchtert, habe aber den Mut gehabt, weiterzulesen und es hat sich gelohnt. Nämlich, wie sich Miike und Chiba später versuchen anzunähern und wie dann Yumi noch eingreift. Das hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen, mitzuerleben und wie dann die Detective Boys nochmal nachhelfen wollen. Und das war für mich eigentlich das Highlight vom Fall und nicht eher dieser... Ja, also der Spreidosenfall war mir eigentlich eher Nebensache. Von daher gebe ich guten Gewissens 4,5 Spreidosen. Und ich finde einfach toll, wie das mit Miike und Chiba lief. Also herrlich. Hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen. Ja, also ich fand es auch zuerst ziemlich doof, dass die Detective Boys dabei sind. Also Detective Boys Fälle sind ja eigentlich an sich nicht so spannend, wie man sonst annehmen könnte. War in diesem Fall auch nicht so, hat sich ja bestätigt. Der Fall an sich war eigentlich grottenschlecht, muss man sagen. Also das war wirklich eine 0815 Idee, die Aoyama noch verbraten wollte. Und von daher, also dieser Fall war an sich sehr, sehr schlecht. Da kann ich auf jeden Fall nicht mehr als 1 von 5 Punkten geben, mit dem Unfall und was es dann sonst noch gab mit dem Vandalismus, dass er irgendwie stirbt an die Decke oder in die ans hintere Fenster, wie heißt das? Heckscheibe wahrscheinlich. Heckscheibe. Scheibe einfach hinten, klar. Es wird ins Auto gesprayt, werden aufgebrochen. ich fand es auch schade, dass das Zeichen das erste Mal auftrat, wurde ja, ich keine Ahnung, was es heißt. Ja, wurde es dann nicht direkt übersetzt, von daher für alle deutschen Fans, die das eben das erste Mal lesen, da hätte man das übersetzen müssen mit so einem Sternchen, dass er eben stirb steht. Am Ende wird's ja direkt ins Auto reingeschrieben, da wird das Zeichen dann wurde das Zeichen von Chanel entfernt und da direkt stirb reingeschrieben. Ja, ist reingeschrieben. Auch ein bisschen verwirrend, ne? Aber dann wär's ja auch beim ersten Mal eigentlich weg gewesen. Also, oder man hätte zumindest ein Sternchen da reinmachen müssen. Irgendwas hätte man da machen müssen, um das zu notieren. Ja, die Gestalter oder letteren Leute. Ja, die Gestalter haben halt Scheiße gebaut. In den letzten Kapiteln wurde da super mit den Sternchen gearbeitet. Hier ja, wurde einfach Mist gebaut, muss man mal so sagen. Und ja, man wundert sich ja, weil Conan meint ja, das ist ja heftig und dann weiß man gar nicht, was da ist. Ja, also die Art von Farbe und die Schwenkungen, ja, also furchtbar. Nee, es war echt blöd gelöst, ja, am Anfang. Aber ich muss sagen, gut war dafür, dass dieses Mal nicht Taeko Miike, sondern wirklich Naeko Miike mit dabei war. Da wurde der Fehler vom ersten Mal gleich wieder aufgegriffen. Ja, das fand ich auch schön, dass hier diesmal Naeko Miike mit dabei war. Vor allem auch, dass sie überhaupt mal wieder dabei ist. Also es ist sehr schön, dass sie, ich glaube, das war der zweite Auftritt, richtig? Ja, ich glaube. Von daher, also sehr schön, dass sie wieder mit dabei ist. Und auch, dass Yumi mit dabei ist. Das ist auch super, dass sie nämlich versucht, die beiden dann ein bisschen auseinanderzubringen. Mit das den war Tactics echt Boys ein bisschen hinterher ist. Ja, das finde ich schön. Und aber auch ein bisschen komisch mit Yumi gelöst. Und ja, also, ja, es war für mich der schlechteste Fall aus diesem Band, muss ich sagen. Und also, das an sich war durchschnittlich. Und ja, vom Fall her war es schlecht und von daher würde ich hier auf jeden Fall, ja, ich vergebe mal 2 von 5 Spraydosen, also ich kann dem Fall nicht so besonders viel abgewinnen, ich habe mich da wirklich durchkämpfen müssen, weil ich den, ich hatte, als er in Japan rauskam, hatte ich auch lange Zeit keine Lust, den zu lesen, nachdem ich das erste Kapitel gelesen hatte, es hat sich einfach keinen Reiz ergeben, diesen Fall zu Ende zu lesen, ich hatte ihn auch schon davor zu Ende gelesen, aber jetzt habe ich ihn nochmal gelesen und es war wirklich nicht besser, also von daher. Ja, der Fall ist nicht so toll, aber ich finde das mit Yumi und dem, das finde ich toll. Ja, ist ja auch so, dass alle Polizisten müssen verkuppelt werden. Das finde ich auch ein bisschen so komisch. Da gibt's eine Jugendfreundin oder eine Sandkastenfreundin und dann treffen die sie irgendwann wieder oder keine Ahnung. Ist sie denn Polizistin? Ja, irgendwie alles ein bisschen. Na, bei Kobayashi ist das ein bisschen anders. Da ist sie dann ja Lehrerin. Also das geht ja noch. Und bei Mieke, komm, lassen wir mal so stehen. Ist aber sehr schön gemacht, dass er dann am Ende sie doch erkennt, also dass der Leser auch weiß, dass er sie kennt, aber dass Naeko Miki das eben nicht weiß und dass Shiba es eben auch nicht offen gesagt hat. Das finde ich sehr schön, also da wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch irgendwas kommen, kann man vermuten. Ja, bestimmt. Also ich kann dir jetzt gar nicht richtig zustimmen, Philipp, weil ich fand es eigentlich, dass es ein Highlight war in dem Band für mich. Cool. Weil ich fand diese Liebesgeschichte richtig süß und ja, okay, der Fall, der war so lala, aber am Anfang dachte ich auch wegen den Detective Boys, ja, das kann ja eigentlich gar nichts werden, weil es ist ja meistens richtig langweilig ist mit denen. Und aber eigentlich hat es sich eigentlich ganz süß entwickelt, fand ich. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich ein Mädchen bin. Ah, ja, danke schön. Ja, jetzt geht's los. Aber was ich mal auch mal sagen muss, ich find's auch komisch, dass jetzt dieser Fall, also dass diese Liebesgeschichte zwischen Chiba und Mieke so sehr aufgebaut wird. Das war ja erst in Band 71, 72 ging's ja los, jetzt in 75 schon wieder. Und bei Shiratori taucht irgendwie gar nicht mehr mit Kobayashi auf, nur mal beiläufig. Ja, Takagi und Sato auch irgendwie gar nichts mehr nach dem Kuss. Und jetzt wird irgendwie das mit Shiba richtig aufgebaut, der Rest wird vergessen. Irgendwie kommt das ein bisschen komisch vor, finde ich. Also man sollte vielleicht mal gucken, dass man da eine Balance findet mit alten Charakteren und sowas. Vielleicht tauchen die mal wieder auf. Ja, fände ich auch schön, das dann irgendwie mal wieder weiter zu erleben und nicht immer jetzt die neuen Charaktere dazu verkuppeln und dann werden die irgendwann auch wieder vergessen. Ja. Das wird ja wahrscheinlich wieder so kommen. Ja, dann haben wir am Ende eine Polizeihauptquartier-Hochzeit, wo alle dann irgendwie verheiratet sind. Takagi, Sato, Mieke, Chiba, wer fehlt noch? Naja. Shiratori und Kobayashi. Ach, Yumi. Ja, das fand ich auch so genial. Aber das möchte ich nicht sagen. Das war so genial. Ja, dann gebe ich mal noch schnell eine Bewertung ab. Also für mich war das Highlight in dem Fall die Charakterdesigns von den Anime-Figuren auf den Autos. Da hat sich Gosho ja was Lustiges einfallen lassen. Ja. Stimmt, das war wirklich gut. Also das muss ich sagen. Und auch Yumi sich dann Satos Auto genommen hat und es einfach mal hat anmalen lassen, das fand ich auch ziemlich lustig. Na also, schon mehr wie eine 2 von 5, oder? Okay, 2,1. Ja! Ja, aber ansonsten stimme ich Philipp größtenteils zu. Danke, also, danke. Yumi hat noch ein bisschen Pep reingebracht, indem sie so ein bisschen die Kriegskrämerin ist und diese Jugendliebe. Ich bin da auch kein großer Fan von, dass immer alle verkuppelt werden und dann gar kein Soft mehr entsteht. Shiratori ist jetzt auch raus. Das ist ja ein bisschen langweilig geworden, finde ich. Und der Fall ist innovativ mit den Sprühen und dem Autounfall. Ja, aber ansonsten, recht banal und Innovationsversuch, sagen wir es so, ne? Ja, der letzte 0-15-Fall, den Aoyama immer noch übrig hatte, wie ich sagte. Was ich aber noch gut fand, muss ich auch nochmal betonen hier, also es gibt auch ein paar positive Seiten, die kann man suchen und vielleicht auch finden. Ich finde es gut, dass diese Titelbilder von den einzelnen Kapiteln immer so direkt auf die Beziehung anspielen, dass man praktisch vom Beginn des Falls, also direkt da, wo Colin ja das Herz an die Wand sprüht, direkt wissen will, wie es denn jetzt weitergeht. Und dass man eben die ganze Zeit gespannt darauf wartet, dass die beiden sich irgendwie näher kommen und es dann irgendwie doch erst ganz am Ende irgendwie wirklich was wird. Also dass es dann direkten Kontakt zwischen die beiden praktisch gibt. Ja, wenn wir so beim Anmerken so sind, was uns schon so aufgefallen ist, dann möchte ich hier nochmal einwerfen, dass mir in diesem Fall ein Inhaltsfehler aufgefallen ist. Bei Fall 8 ist das nämlich, bei dem Bist du etwa, wo dann auf den nächsten zwei Seiten sich Yumi nochmal an die drei Verdächtigen wendet, um nochmal zusammenzufassen, wer was gemacht hat. Da wird der Herr Fukushi, da geht's dann, wird halt von dem gesprochen. Und dann wendet sich Yumi halt an die Frau. Und über dieser Sprechblase ist nochmal genau der gleiche Text, der auch bereits bei Herrn Fukushi verwendet wurde. Also da hat EMA oder wer auch immer wahrscheinlich kleinen Ausblender gehabt. Was ja eigentlich sehr schade ist. Also ich denke mal, es ist nicht... Das habe ich gar nicht gemerkt, der Wahnsinn. Ja, das darf nicht passieren. Mir ist es auch erst nicht aufgefallen, weil ich den Band auch ziemlich tief in der Nacht gelesen hatte. Ich auch. Von daher fällt das nicht so auf, aber wenn man den natürlich mit vollem Bewusstsein liest und dann auch merkt, dass da irgendwas doppelt ist, natürlich schon schade. Und das spricht dann nicht von EMA für EMA, dass da eben so ein Doppelfehler drin ist. Ich bin ja mal gespannt, ob es da dann in der Nähe, das ist ja jetzt die erste Auflage, ob es da dann behoben wird. Eine Auflage, ne? Dann... Nee, das wird wahrscheinlich nicht behoben. Die Fehler werden in den Bänden alle nicht behoben, leider, muss man sagen. Also die in den kommenden Auflagen von alten Bänden doch, sind auch noch mal... Doch, Fehler werden schon behoben. Doch, eigentlich schon. Ja, aber nur selten, also die größten Fehler wahrscheinlich. Ja, also grobe Fehler werden behoben. Rechtschreibfehler werden eigentlich kaum behoben oder gar nicht. Also man sieht es auch bei dem Organisationssonderband, da sind immer noch die gleichen Fehler aus den Originalkapiteln drin. Und das ist eigentlich schon grausam, wenn man sich das... nochmal vor Augen führen muss, wenn man dann einen Fehler liest und dann merkt, ach, den Fehler habe ich doch in Band 22 auch schon gelesen. Also, naja. Wobei aber der Saito-Fehler, also Saito, der wurde meines Wissens ins behoben. Also ich habe den auch höchstpersönlich weitergeleitet und dann hat es dann gesagt, oh ja, tatsächlich, und dann hat das korrigiert. Es soll behoben worden sein. Hoffentlich. Ja, das ist doch schön, also gut von EMA. Und ja, vielleicht sollten wir es eben auch mal schreiben, dass hier ein Fehler vorliegt und dann... Also ich habe es an Herr Schadel persönlich ernst dann gesagt, ja, hat das verbessert. Ja, wenn dann die zweite Auflage kommt, wird es dann vielleicht alles raus sein, hoffen wir mal. Es sollte natürlich auch in der ersten Auflage nicht drin sein, das ist ganz klar. Also sowas darf eigentlich gar nicht passieren. Also sowas nicht, Rechtschreibfehler sind eigentlich noch okay, würde ich sagen. Also kann man passieren, sollte allerdings nicht zu häufig passieren und dann... Aber hier fehlt der Inhalt, ne? Ja, also Inhaltsfehler, das geht ja gar nicht... Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Fall, der für mich auch gleichzeitig der beste Fall in diesem Band war. Da geht es um Conan, Kogoro und Ran, die auf einer Hochzeitsfeier eines alten Schulfreundes von Kogoro sind. Reiter Banwa heißt der. Und er will eben eine Frau heiraten und dann sind die eben auf der Hochzeitsfeier. Da tauchen dann zwei Detektive auf. Einmal Toru Amuro, der neu dabei ist, und ein weiterer Detektiv. Und als die Frau, die Reiter eben heiraten will, dann auf dem Weg zum Nagelstudio ist am Abend, wird eben das Auto brennend beobachtet und sie hat sich wahrscheinlich im Auto draußen umgebracht, ist die Vermutung. Oder Alternative, dass Reiter den Mord begangen hat oder eben einer der beiden Detektive. Das steht natürlich nur zur Frage. Und ja, dann sind Takagi und Megure auch wieder vor Ort und ja, an sich ein sehr interessanter Fall, wie ich finde. Ist zwar nicht so spannend wie sonst, also vom Fall her an sich. Dadurch, dass Amuro dabei ist, wird es natürlich noch ein bisschen spannender. Viele Deutschland-Fans haben ja schon lange aufs Debüt gewartet von Amuro und wurden jetzt endlich eingeführt, was es mit ihm auf sich hat. Noch nicht, aber immerhin haben sie ihn schon mal zu sehen bekommen. Und ja, ich muss sagen, ich habe den Fall damals, als er in Japan rauskam, auch direkt vor Conan noch, oder vor Conan bzw. Schlafender Kogoro lösen können, was ich sehr schön fand. Und ja, demnach würde ich hier, dadurch, dass der Fall ein bisschen simpler war an sich, würde ich da vielleicht durchschnittlich vergeben. Dadurch, dass Amuro dabei ist, hebe ich das Ganze noch ein bisschen an. Von daher gehe ich mal auf 4 von 5 Amuro-Brillen, sage ich mal. Ja, ich komme in diesem Fall, in dem letzten Fall, zur Höchstwertung. Nämlich wird mit Toru Amuro sofort klar, das ist ein Charakter, der noch oft genug auftauchen wird. Man sieht schon diese typischen Augen, die so nicht gezeigt werden. Also, Conan-Fans wissen vielleicht, was ich meine. Wenn die Augen nicht korrekt dargestellt werden. So wie bei Sera eben auch, dass die Augen unter der Mütze verdeckt oder unter dem Hut verdeckt waren. Das meine ich. Und da war sofort klar, hoppla, dieser Mann bedeutet viel mehr, als wir noch ahnen. Und mit dieser Meinung bin ich dann auch relativ schnell an den Fall herangegangen, vor allem durch den Passballer von Philipp. Und ich bin sehr angetan von Toro Amuro. Ich hoffe, dass mich dieser nicht auch wieder enttäuscht, wie schon Sera. Und ich blicke mit erhobenem Blicke in die Zukunft. Und ich bin begeistert. Er hat ein paar kreative Ansätze gehabt. Er war jetzt nicht der super schlaue Held. Aber er hat was auf dem Kasten und ich freue mich, mehr von ihm zu sehen und zu lesen. 5 für den neuen Amuro. Bumm. Ja, ich ordne mich da auch zwischen Philipp und Kevin ein. Was mir zunächst mal sehr gut gefallen hat, ist, dass hier gleich 2 Privatdetektive in dem Café aufgetaucht sind. Ich finde immer, Detektive machen das alles ein bisschen spannender, auch weil die mit Conan immer mithalten können und so ein bisschen gegendiskutieren. Und Amuro hat ja, wie Kevin auch eben sagte, durchaus was auf dem Kasten. Ja, der Fall an sich ist auch sehr interessant. Es gibt eine Autoexplosion und sehr tragisch, weil es ein Liebespaar ist, das da auseinandergerissen wird. Ja, Amuro ist auch ein sehr interessanter Charakter, vor allem mit der Einleitung fand ich es sehr kurios. Da wird er zweimal gerufen, er ist ja da als Kellner tätig und der Gast winkt ihn zweimal mit Bourbon heran, also da macht Aoyama scheinbar schon so eine Andeutung, dass er eventuell was mit der Haupthandlung zu tun haben wird. Also ist ja doch sehr offensichtlich an der Stelle. Ja. Und ja, für mich auch einer der besten Fälle hier aus dem Band, eindeutig. Und ich gebe mal 4+ Sterne. Oder Amuro, ja, Kogoro-Schnurzbärt oder Amuro Haare. Ja. Was man noch erwähnen könnte, also wenn man jetzt als Japan-Fan, sage ich mal, die aktuelleren Kapitel oder Fälle auch kennt, dann ist es auch interessant, hier Amuro nochmal so zu erster Stunde sozusagen zu erleben. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ich den Fall gelesen habe, dass ich da irgendwie eine ganz andere Person vor mir habe, als ich sie jetzt eigentlich kenne. Also das fand ich ziemlich erstaunlich, weil er irgendwie, ja, er wirkt ganz anders noch auf mich. Also das ist... Er ist ein guter Schauspieler. Ist ja ähnlich wie bei Sera gewesen. Also am Anfang war es ja auch dort damals ein bisschen anders, als es jetzt zum Beispiel auch ist. Virtue ist schon vielen, also mich erinnert immer so, wenn ein Charakter eingeführt wird, dann denke ich immer noch so, vielleicht ist das ja jetzt Akai in Verkleidung, also er ist ja vor ein paar Bänden gestorben und ich vertrete ja die These, stimmt, dass er nicht wirklich gestorben ist, sondern halt einfach nur irgendwie untergetaucht ist und da er ja vielleicht so vom Aussehen her, von der Frisur her vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen könnte, vielleicht. Aber nicht klug genug. Ja, also ich muss auch sagen, hätte sofort als Amuro das erste Mal aufgetreten ist, dachte ich auch erst, dass da irgendwas mit Akai sein könnte, habe auch die Bilder verglichen von den Köpfen und so weiter. Dann ist mir halt ziemlich schnell klar geworden, dass er es eigentlich nicht sein kann, da Akai Linkshänder ist und Amuro, wie man hier auch sehen kann, Rechtshänder. Und das passt einfach aus diesem Grund allein schon nicht zusammen. Da achtet Aoyama ja eigentlich immer ziemlich genau drauf. Und von daher kam das dann irgendwann auch nicht mehr in Frage. Also, naja, aber nichtsdestotrotz gebe ich dann dem Fall auch 4 von 5 Amuro-Brillen, weil ja, der Fall an sich ist auch recht interessant. Es gibt jede Menge Spekulationen halt, wie was jetzt mit dem Täter halt ist und auch, dass der Tatverdächtige ein Bekannter von Mori ist, ist ja auch mal recht interessant, um auch zu sehen, wie Kogoro darauf reagiert, dass jetzt ein Freund von ihm quasi zum Mörder werden könnte. Auch eine interessante Seite der Geschichte. Ja, und eben, dass halt Amuro halt als neuer Charakter eingeführt wird. Ich denke mal, wir werden in den nächsten Bänden noch einiges von ihm hören und mal gucken, auf wessen Seite er steht. Das mit dem DNA-Test oder DNS-Test, der ja angesprochen wurde, fand ich auch noch ziemlich interessant, als Ran sich dort mit Conan unterhält und eben auch so eine interessante Anspielung macht, der musste sich erstmal schwunzeln, also das war schon sehr schön, fand ich. Also auch ein bisschen auf die lustige Seite gegangen hier. Ich würde euch da zustimmen, also ich würde auch 4 von 5 Punkten geben, weil der Fall war, wie gesagt, interessant, das hattet ihr ja alle schon gesagt, und ist auch interessant, dass Amuro eingeführt wurde, also ich kenne den ja noch gar nicht und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was es mit dem auf sich hat. Ja, aber wie ist denn dein Eindruck dann zu Amuro? Das kann ich irgendwie jetzt noch nicht sagen. Der ist so mysteriös irgendwie. Der ist so wie Okiya, so ein bisschen, oder? Ich finde auch, man kann das irgendwie noch gar nicht so richtig einschätzen, wenn man einen Fall da gelesen hat. Das war ja bei Sera eigentlich auch genauso. Genau. Nach einem Fall und dann ging es ja direkt. Ach, ja, war ja. Da war das ja immer irgendwie noch so ein bisschen. Komisch. Ja, also man ist noch nicht ganz klar, weder bei Okiya noch bei Sera oder Amuro, was das denn jetzt wirklich ist. Und ja, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was in den kommenden Bänden noch passiert. Würde ich auf jeden Fall sagen. Okay, dann kommen wir nochmal zum Detektivlexikon hinten im Band. Da wurde ja diesmal Tenshi Shuno vorgestellt. Nee, sehr interessant. Na, noch nie gehört. Okay. Ich auch nicht. Also mittlerweile sind ja schon so viele Bände draußen, ja. Da muss man irgendwann auf eine bisschen unbekanntere Reihe gehen. Hier diesmal mit Tenshi Shuno. Jetzt kann ich langsam richtig aussprechen. Fand ich auch sehr interessant und auch wieder mit ein paar Anspielungen zu Aoyama. War gut gemacht, fand ich. Hab ich noch gar nicht gelesen. Ups. War mir egal. Also ich hab's ja... Was? Echt nicht? Ich hab das ja Ausnahme. Gelesen und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, hier steht ja auch, dass der sich so mit eher Alltagssachen befindet, zum Beispiel wer hat im Kindergarten ein Schaukelpferd geklaut und so. Das hat mich so spontan an den Fall mit dem falschen Kokoron hier erinnert. Weil der ja auch der alten Dame bei allen möglichen kleinen Sachen hilft. Ja, trifft den Band eigentlich relativ gut mit den ganzen kleinen Sachen. Irgendwie Spraydosen, dann da ist ja auch nichts passiert eigentlich in dem Sinne. Wenn man da Stirb ran schreibt, okay, ist schon was passiert, aber nicht so, dass es jetzt im Vergleich zu einem Mord steht, sage ich mal. Und also von daher trifft es eigentlich die beiden Fälle ziemlich gut, würde ich sagen. Vor allem natürlich den Kokoro-Fall, stimmt natürlich. Ja gut, dann haben wir noch wie... immer ein bisschen Werbung für Kaito Kid, für Ultimo, für My Girlfriend is a Fiction und Beyblade, Metal Fusion und dann das Gesamtverzeichnis mit Mystery von EMA und am Ende die Stoppwarnung, die natürlich nicht fehlen darf, für alle, die immer noch nicht wissen, dass man nach 65 Conan-Bänden auf der anderen Seite aufschlagen muss. 75! Ja, 75. Ja. Du hast 65 gesagt. Oh, das tut mir leid, ich meinte 75, klar. Du bist auch noch bei den Bechern da am Anfang. Genau. Aber ich bin bei der Werbung zu Kaito Kid ist mir auch wieder ein Fehler aufgefallen. Und zwar haben sie den Nachnamen von Kaito falsch geschrieben. Sie haben das O und das U vertauscht. Kuroba. Oder war mal ja, nee, stimmt mal, natürlich. Ja. Ja, doch. Ist genau andersrum, ja. Also die Werbung habe ich mir gar nicht durchgelesen, weil ich sie einfach nicht lesen brauche. Also mir fiel bei der Werbung nur auf, dass halt unten steht, vom Detektiv Conan-Erfinder ja, halt. Sehr gut. Zeichner, ja. Ja, was auch immer da steht, ja. Ja, okay. Und, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur abschließenden Bewertung für diesen Band. Also am Ende der beste, also hat sich eigentlich, ja, man kann nicht sagen, dass es sich gesteigert hat. Der erste Fall. Achterbahnfahrt. Der erste Fall war eigentlich ziemlich gut. Der zweite, ja, war ein bisschen schlechter. Der dritte war dann der Tiefpunkt. Und dann ging es auf einmal wieder steil nach oben. Ich hatte das Gefühl, Aoyama musste da ja noch seine 0815-Idee verwenden, bevor dann Amuro hat auftreten lassen. Bei Sera war es ja genau umgedreht. Vor Seras Debüt kam ja der Rahmenfall, der ja richtig gut war. Der war hammer, und jetzt mega, eben super. Ein schlechter Fall vor einem neuen Charakter. Und ja, ich würde insgesamt vielleicht... durchschnittlich ist vielleicht... Ja, ich denke mal, man kann es einen durchschnittlichen Band nennen. Von daher gehe ich mal zu 3 von 5 DNA-Tests, so wie es hier vorne drauf ist. 3 von 5 Kapseln, die sie, diese Hand an der Hand hält. Ja, also Anfang und Anfang gut, dann wird's schlechter und Ende ist top. Von daher. Ja, es ist ja auch Ansichtssache. Also wie gesagt, also ich fand jetzt den Fall so, also ich fand den Band eigentlich relativ gut. Also von daher gehe ich so ein bisschen in die andere Richtung, die Philipp da eingeschlagen hat. Ich fand jetzt nicht, dass da so ein Fall mit bei war, der eher schlecht war. Also ich fand den Fall ja im Gegensatz zu dir, Philipp, gut. Von daher finde ich, dass der Band auch mit den Haupt, ja, Hauptstory- und Nebenstory-Geschichten, die er betrifft, sehr recht gut ist, und daher gehe ich in meiner Bewertung so über den Durchschnitt hinaus und vergebe 4 von 5 DNA-Tests. Ja, ich kann mal eigentlich... Oh, und dann willst du? Ja, mach du ruhig zuerst, Kevin. Oh, das ist lieb von dir. Also, ich kann euch beiden nicht ganz... Naja, ich vergebe 3,5. Denn als ich fertig war mit 75... Naja, also nach 74 ging es mir besser. Und bei 75 hatte ich insgesamt mehr gemischte Gefühle. Also, er war gut, aber da fehlte noch ein Schnippen. Also 3,5 sind es bei mir... Und weil ich hier in Marseille reingepflanzt bin, lass ich ihn gleich weitermachen. 3,5, Marseille. Kein Problem. Nee, ich wollte nur gleich auf Olli antworten, weil ich würde mich auch ihm anschließen und auch 4 Reagenzgläschen oder DNS-Tests geben, also auch so in Kevins, Ollis Richtung gehen. Weil ich fand doch, der Band war mit dem ersten und dem letzten Fall durchaus sehr lesenswert. In der Mitte hat er nachgelassen, vor allem mit diesem einen Autoexplosionsfall. Ja, aber ansonsten fand ich ihn doch unterhaltsamer als den letzten, den 74. Band. Und auch für die Haupthandlung mit dem letzten Fall wichtig. Ja, insofern überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich, und ich gehe ruhig auf 4. Vielleicht lag es mit meiner Bewertung auch daran, dass Okia in diesem Band nicht auftauchte. Das ist natürlich negativer Punkt. Das Todeskriterium. Ja, im nächsten Band gibt es ja wieder ein bisschen mehr. Von daher. Also, man muss natürlich... Ja, man muss natürlich auch das im Vergleich zu den anderen Bänden sehen, die ja jetzt schon erschienen sind. Die haben ja die Messlatte eigentlich schon ziemlich hochgelegt, und ich weiß natürlich auch, was noch kommen wird, und dementsprechend... Also ich würde auch so 3,5 oder 4 Punkte von 5 vergeben, weil eigentlich war relativ interessant, der Band, und ja, man hätte es noch ein bisschen ausbauen können an einigen Stellen, aber so im Ganzen... finde ich es eigentlich relativ gut. Und es ist auch mal gut, dass kein... Du meinst bestimmt Cliffhanger, ne? Ja, genau, kein Cliffhanger ist. Das ist kein Cliffhanger, es ist auch super. Oh, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, toll. Ja, wobei der Cliffhanger natürlich indirekt im letzten Fall liegt. Ja, aber also. Nicht so wie bei Band 74. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Band. Ich kann noch mal kurz einen Ausblick geben, was euch dann in 4 Monaten erwartet. Am 9. August erscheint ja der nächste Band, Band 76. Da geht es natürlich direkt dann mit Amuro weiter, und es wird spannend, denn in Japan läuft das Ganze jetzt auf Kapitel 800 zu. Das heißt, dort wird ja immer irgendwas Spannendes passieren, und von daher kann man dort auch wieder mit was rechnen. Dann geht es noch weiter mit einem Fall mit Sera, sie ist auch mal wieder mit dabei. Und auch Takagi spielt mal wieder eine besondere Rolle. Mehr möchte ich aus Spoilergründen aber noch nicht verraten. Ich hoffe, Kevin hat jetzt nicht zugehört. Und, Ach so! Ja, das war jetzt... Okay, gut. Ja, da würde ich sagen, war es das auch für heute. Ich verweise gerne noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Da könnt ihr uns gerne bei Twitter folgen, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, auf iTunes als Connencast zu finden, und dann haben wir noch ein Wiki, detektivconnen-wiki.com, wo ihr auch alle Informationen zu Band 75 findet, wenn ihr welche sucht, und natürlich auch natürlich zu allen anderen Themen, die wir dort bereits besprochen haben. Im Forum könnt ihr diskutieren über den neuen Band und auch über alles andere, detektivconnen-forum.com. detektivconnen-news.com erhaltet die aktuelle Information zu neuen Bänden, zu neuen Episoden, zu allem Möglichen. Und ja, in diesem Sinne sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, macht's gut. Tschüss. Und denkt dran, ihr könnt den Band auch gerne im Conan Wikishop bestellen. Okay, dann drücken wir mal auf Stopp, ne? Ja. Geht klar. Genau. Ich soll euch übrigens auch alle von Clemens grüßen, liebe Hörer. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähnlich wie bei Heiji Hatsutori. Das war ja auch ein Fehlgriff sonst wohin. Was ich hier nicht genau ausführen will, war, wer clean sind, ne, Kevin? Ja. Durchgefallen. Ja. Ja, du bist auch genau. Noch bei den Bechern da am Anfang. Bei den Bechern. Langweilig.